Erster, die Weisheit hat ihr Haus gebaut und dafür 7 Säulen gehauen. Zweiter, sie hat Tiere geschlachtet, ihren Wein gemischt und ihren Tisch gedeckt. Dritter, sie hat ihre Dienerinnen ausgesandt, damit sie von den höchsten Stellen der Stadt rufen. Vierter, wer unerfahren ist, soll hierher kommen. Und zu dem, der nicht klug ist, sagt sie, Fünfter kommt, esst mein Essen und trinkt den Wein, den ich zubereitet habe. Sechster, lasst eure Dummheit hinter euch, ihr Unerfahrenen, damit ihr leben könnt, und geht den Weg der Einsicht. Siebter, wer einen Spötter korrigiert, bringt sich selbst Schande, und wer einen schlechten Menschen tadelt, wird selbst beschämt. Achter, tadle einen Spötter nicht, damit er dich nicht hasst, tadle aber einen weisen Menschen, dann wird er dich lieben. Neunter, gib einem weisen Menschen Rat, dann wird er noch weiser, lehre einen gerechten Menschen, dann wird er mehr wissen. Zehnter, der Anfang der Weisheit ist die Ehrfurcht vor dem Herrn, und den Heiligen zu kennen, ist Einsicht. Elfter, denn durch mich wirst du viele Tage haben, und deine Lebensjahre werden länger sein. Zwölfter, wenn du weise bist, ist deine Weisheit gut für dich selbst, bist du aber ein Spötter, dann musst du die Folgen allein tragen. Dreizehnte Frau, Dummheit ist laut und unruhig, sehr dumm und weiß nichts. Vierzehnter, sie sitzt am Eingang ihres Hauses, auf einem Stuhl an den höchsten Stellen der Stadt. Fünfzehnter, damit sie die Leute ruft, die vorbeigehen und ihren geraden Weg gehen. Sechzehnter, wer unerfahren ist, soll hierher kommen. Und zu dem, der nicht klug ist, sagt sie, Siebzehnter, gestohlenes Wasser ist süß und heimliches Brot schmeckt gut. Achtzehn. Aber er weiß nicht, dass die Toten dort sind, in den Tiefen der Unterwelt, die sie eingeladen hat.